Egal, ob in anschmiegsamem Leder oder weichem Stoff, die Botschaft des Sessels Rolf Benz 584 ist klar, hier darf entspannt werden. Und diese Botschaft verkörpert er auf extrem lässige Art und Weise, ausgestattet mit dem extra soft Komfort Lounge Deluxe und bewusst lichem Faltenwurf steht er für die Entspannung und Wohlgefühl. Sei es als kuscheliger Love Seat für zwei oder als höchstpersönlicher Lieblingssessel. Der Sessels Rolf Benz 584. Selten war ein starker Auftritt so gemütlich. Ja, was ist jetzt hier passiert? Ja, Werbung im Anna-Zelt? Nein, nicht direkt. Denn der Rolf Benz 584 hat natürlich einen direkten Bezug zur heutigen Episode. Ich werde meine Hörer garantiert nicht mit Werbung foltern. Und das, obwohl mir jetzt vor kurzem angeboten wurde, reich zu werden. Reich, reich, Geld, Geld, so richtig viel Geld, nämlich 6 bis 9 Euro Tausender Kontaktpreis. Huhu! So viel ist es nämlich wert, wenn 1000 Leute eine Werbenachricht hören. Dann könnte ich davon 9 Euro einschieben. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Und liebe Leute, und das jetzt hier mal, um das aufs Ernsthafte runterzuziehen, ist der Grund, warum ihr immer öfter an immer mehr Stellen Werbung, die euch nicht interessiert, anhören müsst. Weil es Podcaster gibt, die gerne Geld verdienen wollen mit ihren Podcasts, die einfach mehr machen wollen, mehr Zeit investieren wollen, es nicht nur als Hobby betreiben wollen. Und die stellen fest, dass, wenn sie euch anbieten, dass ihr euch freikauft davon, die meisten dann doch die kostenlose, ich kann ja drüber skippen, Variante wählen. Und deswegen lohnen sich 6 bis 9 Euro pro 1000 Downloads immer noch als Geschäftsmodell. Und das ist irgendwie schade, weil eigentlich müsste man das doch durchbrechen können. Ich meine, 6 bis 9 Euro, das sind 2 Starbucks-Cafés oder 2 Pilz. Es muss doch in 1000 Leuten genug positiver Wille drinstecken, um auf 6 bis 9 Euro zu kommen. Ganz ohne, dass man alle 1000 mit Werbung für Karstadt, für Billig-Airlines oder sonstigen Quatsch vollstopfen muss. Und es gibt Projekte, die ich als Beispiel nennen kann, die vielleicht auch in deinem Podcatcher existieren. Lage der Nation, Morgenradio, Wochendämmerung, Aufwachen, Jung und Naiv. Die alle haben gemeinsam, dass sie gerne professionell podcasten wollen oder zumindest mit professionellem Anspruch podcasten wollen und deswegen einen Teil der Kosten wieder reinbekommen wollen oder müssen. Und wir könnten da einen Unterschied machen. Wir könnten uns allen ersparen, dauernd Werbung hören zu müssen. Und ich weiß, ich weiß. Ich gebe ja schon Geld für Netflix aus und dann zahle ich ja noch die GEZ und dann habe ich noch ein Zeitschriftenabo. Und die Podcasts gibt es ja ansonsten für umsonst. Warum soll ich denn da jetzt auch noch Geld für ausgeben? Wer so argumentiert, der hat schon länger nicht mehr auf die Preise im Kino, die Preise für Konzerte oder das mal eben einem Freund ausgegebene Bier geachtet, oder? Es gibt Studien, die sagen, dass die meisten Podcast-Hörer weniger als 10 Podcasts hören. Und wenn in diesen 10 Podcasts 1 bis 2 solche Podcast-Projekte dabei sind, die gerne Vollzeit oder zumindest hochprofessionell rangehen wollen und deswegen einen Teil der Kosten zurückbekommen wollen oder müssen, dann könnte man sich das schon leisten, glaube ich. Und nur um das auch gleich aufzuklären, ich möchte kein Geld verdienen mit meinem Podcast. Ich bin happy, so wie das ist. Aber ich verstehe auch Leute, die das anders sehen und die mir dann sagen, wenn ich Geld verdienen will mit dem, was ich hier mache, habe ich ja eigentlich nur eine Wahl, nämlich Werbung. Weil freiwillig gibt mir ja keiner was. Und das würde ich gerne ein kleines bisschen ändern, wenn ich es kann. Ich gehöre nämlich nicht zu den Leuten und ich glaube, du eigentlich auch nicht, die sich gerne Werbung anhören. Ich gehöre zu den Leuten, die sagen, wenn es unbedingt sein muss, vielleicht, aber eigentlich gib mir doch lieber eine Alternative, damit es eben nicht unbedingt sein muss. Bis bald. Thema Rest 10, 9, 8. The experience of 47 individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.